Kommen Sie und erzählen Sie mir von sich selbst. Ich rate aufs Geratewohl, im Grunde Ihres Herzens sind Sie ein recht mildtätiger Mann. Der Händler musterte seinen Besucher scharf. Seltsam, Markheim schien nicht zu lachen. Aus seinem Gesicht leuchtete etwas wie erwartungsvolle Hoffnung, aber keine Lustigkeit. »Wo wollen Sie hinaus?« fragte der Händler. »Nicht mildtätig«, entgegnete düster der andere. »Nicht mildtätig, nicht fromm, nicht gewissenhaft, lieblos, ungeliebt? Eine Hand zum Gelderraffen? Eine Kassette für dessen Aufbewahrung? Ist das alles? Großer Gott, Mensch, ist das alles?« »Ich will Ihnen sagen, was ist«, begann der Händler mit einiger Schärfe und brach dann mit einem Kichern ab. »Aber ich sehe ja, dass dies eine Liebesheirat ist, und Sie haben auf der Dame Gesundheit getrunken.« »Ah«, rief Markheim mit seltsamer Neugier, »ah, sind Sie je verliebt gewesen? Erzählen Sie mir davon.« »Ich«, rief der Händler, »ich, verliebt? Habe nie die Zeit dazu gehabt und habe auch heute keine Zeit für diesen Unsinn. Wollen Sie nun den Spiegel?« »Wozu die Eile?« entgegnete Markheim. »Es steht und plaudert sich hier doch recht angenehm. Und das Leben ist so kurz und unsicher, dass ich keiner Freude entrinnen möchte, selbst einer so unschuldigen wie dieser nicht. Wir sollten vielmehr an allem, was uns gegeben ist, festhalten. Festhalten wie einer, der über einem Abgrund schwebt. Jede Sekunde stellt einen Abgrund dar, wenn man's recht bedenkt. Einen schwindeltiefen Abgrund, tief genug, um uns bis zur Unkenntlichkeit unseres Menschentums zu zerschmettern. Und daher ist es besser, sich angenehm zu unterhalten. Wir wollen voneinander reden. Wozu diese Maske? Lassen Sie uns gegenseitig Vertrauen fassen. Wer weiß, vielleicht werden wir noch Freunde.« »Ich habe Ihnen gerade noch ein Wort zu sagen«, erklärte der Händler. »Entweder Sie erledigen Ihren Einkauf oder Sie scheren sich aus meinem Laden.« »Wahr, sehr wahr«, sagte Markheim. »Genug der Torheiten, zur Sache. Zeigen Sie mir etwas anderes.« Der Händler bückte sich ein zweites Mal, um den Spiegel auf das Brett zurückzulegen. Sein dünnes, blondes Haar fiel ihm über die Augen. Markheim trat, die eine Hand in der Tasche seines schweren Mantels vergraben, ein wenig näher. Er straffte sich zu seiner vollen Länge und seine Lungen sogen sich voll Luft. Gleichzeitig malten sich die verschiedenartigsten Empfindungen auf seinem Gesicht: Furcht, Grauen und Entschlossenheit, faszinierte Aufmerksamkeit und physischer Widerwillen, und unter der verzerrten Oberlippe wurden seine Zähne sichtbar.